siehst du nicht den grellen Platz, brennende Straßen, Bombenschlacht, schreiende Kinder, die Mütter stillen, heiß ist der Rauch, die Stadt erwürgt. Denkst du an Dresden, Hamburg, Berlin? Denkst du an Dresden, wo ist der See? Ein alter Kreis, sein Gang ist schwer, seine Augen stumpf, er kann nicht mehr. In der Hand ein Bär, ein altes Sieb, der Rest von zu Haus, der ihm noch blieb. Denkst du an Dresden, Hamburg? Denkst du an Dresden? Wo ist der Sinn? Dresden, schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht. Sie schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht. Siehst du dort die schwarze Hand, made by British, zerbombt, verbrannt. Winston schmeckte die Zigarre gut, der Rauch erbeißt, der Zorn, die Wut. Denkst du an Dresden, Hamburg, Berlin? Denkst du an Dresden? Wo ist der Sinn? Dresden. Schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht. Schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht. Schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht. Schickte Bomber in der Nacht, tausendfachen Tod gebracht.